Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Karlsbad, 20. Juli 1788. Länger kann ich nicht warten, dir über meinen hiesigen Aufenthalt zu schreiben. Ich bin wenigstens jetzt so weit, dass ich dir nicht vorklagen werde. Der erste Eindruck von Karlsbad versprach uns nicht viel. Bedeutende Gelehrte sind gar nicht hier. Der Adel ist zahlreich und lebt daher sehr unter sich. Bei öffentlichen Partien also hat der Bürgerliche, der sich nicht durch einen vorzüglichen Ruf ankündigt, eine schofle Existenz. Alles wimmelt von Sachsen, besonders von Dresdner Adel. Schönburg sind auch hier, aber wir sehen uns wenig und sind bloß höflich. Mir war natürlicherweise um andere Menschen zu tun, aber erst seit ein paar Tagen bin ich nicht ohne Erfolg auf die Jagd gegangen. Der preußische Gesandte in Dresden, Graf Geßler und ein Professor aus Prag, Prohaska, sind die Bekanntschaften, von denen ich das meiste erwarte. Die Duschek ist hier und fast täglich mit uns zusammen. Man hört wenigstens zuweilen einen guten Gesang, denn sonst ist sie nicht mein Geschmack. Sie scheint es schmerzlich zu fühlen, dass die Zeit der Eroberungen vorbei ist und spielt die Verlebte, die an nichts mehr Vergnügen findet. Wen sie mit ihrer Vertraulichkeit beehrt, dem winselt sie von einer Leidenschaft für Reinicke vor, die vielleicht mehr Vorwand ist, um ihre üble Laune zu entschuldigen. Röllig und Schiedrig sind hier und ersterer gibt heute Konzert. Sie machen einen fröhlichen Zirkel in unserem Hause, so daß wir der anderen Menschen nicht bedürfen. Gesund sind wir alle, auch das Kind. Die Kur scheint uns allen zu bekommen, besonders Dorchen. Ich kann von dem Erfolg noch nicht urteilen, denn sowohl als ich jetzt bin, war ich vor meiner Abreise auch, und doch hatte ich den Anfall noch den letzten Tag der Reise durch eine Erkältung. Wir alle sehnen uns nach Hause und unserer gewöhnlichen Lebensart. Das Reisen ist nicht unser Talent. Das Jagen nach Lebensgenuss, der von außen herbeikommen soll, ist ein undankbares Geschäft. Solange man in sich selbst und in seinem nächsten Zirkel an Freuden keinen Mangel hat. 23. Juli. Gestern erhalte ich deinen Brief vom 5. Juli. Du siehst daraus, wie schön die Posten zwischen uns gehen. Lass uns lieber die Briefe nicht frankieren, besonders in Karlsbad soll's gut sein. Vor meiner Abreise habe ich dir noch aus Dresden geschrieben, dass der Menschenfeind wieder an die Reihe kommt, ist mir lieb zu vernehmen. Ist die Geschichte des Hutten fertig? Wie viele Teile soll denn die Geschichte der Niederlande stark werden? Am Ende wirst du wohl finden, dass ich über deinen historischen Beruf so ganz Unrecht nicht habe. Wirst du nicht bald nach Weimar gehen, um Goethe zu sehen? Ich kann eure Zusammenkunft kaum erwarten. Weder die Frau von Schad noch den Herrn von Stein habe ich kennen gelernt. Erstere hat zu wenig Ansehendes im Äußerlichen, um die Neugierde zu reizen. Letzterer kann mir vollends nach deiner Beschreibung zu gar nichts taugen. Es freut mich, daß dir deine Lage gefällt. Wie lange denkst du noch in Volkstädt zu bleiben? Gestern ist die Duschek fort, ihr Mann war gefährlich krank geworden, Rolligs Konzert war interessant, der Ton seiner Harmonika ist stark und angenehm, und durch die Tastatur hat man freilich viel Vorteile in Ansehung der Leichtigkeit des Spielens. Indessen kann ich doch nicht sagen, dass er uns unser Instrument verleidet hätte. Graf Schönburg hat sich auf eine Art, die mir wirklich gefallen hat, wieder an uns anzuschließen gesucht. Es schien ihm Bedürfnis zu sein, wieder mit uns auf den alten Fuß zu kommen. Wir werden ihn wahrscheinlich auf der Rückkehr in Glaucha besuchen. Meine Laune ist ziemlich gut. Ich denke mir allerhand Plane zur Tätigkeit für künftigen Winter aus. Die Journalidee schwimmt nach oben. Was ich fertig habe, schicke ich dir zu, damit ich's nicht wieder zerreiße, ehe es gedruckt wird. Es ist auch eine nicht ganz schlechte Schauspielergesellschaft hier, die gestern ein neues Theater einweihte. Lebe wohl, alle grüßen, Körner.